was leicht geschah, wurden die begehrtesten Pelztierarten doch innerhalb weniger Jahre an den Rand des Aussterbens gebracht. Immer mehr Europäer drängten nach Sibirien. Bald schon gerieten die Indigenen zur Minderheit im eigenen Land. Im kolonialen Prozess gehen Entdeckung, Ausbeutung, kulturelle und physische Vernichtung oft Hand in Hand. Der deutsche Mediziner und Naturforscher Georg Wilhelm Steller, 1709 bis 1746, gehörte der zweiten Kamtschatka-Expedition an, die vom Kolumbus des Zaren, Vitus Bering, geleitet wurde, der als erster Europäer nachweisen konnte, dass zwischen Amerika und Asien keine Landverbindung bestand. Steller dokumentierte die Sitten der Indigenen, etwa der Italmenen auf Kamtschatka. Aus seinem Bericht spricht die pauschalisierende Wahrnehmung. Die Italmenen haben Schamanen, wie alle asiatischen Völker. Sie sind aber in ihrer Schamanerei von allen Völkern unterschieden. Die Schamanen und Schamaninnen sind in keinem großen Ansehen. Ein jeder, so nur will, schamanet. Sie schamanen ohne Zaubertrommel und machen gar keine Umstände dabei. Sie tun es nur, um Unbekanntes herauszufinden, wenn ihnen etwas gestohlen oder um einen Traum und Gesichter auszulegen, nicht aber um Unglück, Krankheiten oder den Tod abzuwenden. Ihre ganze Hexerei bestünde in solch simplen Praktiken. Steller war übrigens der erste und letzte westliche Wissenschaftler, der die nach ihm benannte Stellersche Seekuh lebend sah. Mit 8 Metern Länge und 10 Tonnen Gewicht war sie nicht nur die größte, sie war auch die einzige Seekuhart, die in kalten Gewässern lebte. Damals schon von den Pelzjägern an den Rand der Ausrottung gebracht, wurde die letzte Seekuh 20 Jahre später getötet. Das Aussterben der Schamanen wird sich länger hinziehen.